Kapitel 76. Franz und Carla sitzen nebeneinander und sehen auf den See. Carla trägt ein T-Shirt. Ihre dünnen Arme sind nackt. Auch Franz trägt ein T-Shirt. Seine muskulösen Arme sind nackt. Kapitel 77. Franz schiebt seinen Arm nahe an Carlas Arm. Carla zeigt keine Reaktion. Franz schiebt weiter. Dann berührt Franz' nackter Arm Carlas nackten Arm. Franz denkt, das fühlt sich so gut an. Carla sagt, Franz, du bist so jung und du bist so frisch. Kapitel 78. Am Abend fahren Franz und Carla zurück in die Stadt. Sie hören Soul-Musik. Der Sonnenuntergang ist sehr romantisch. Carla sagt, komm, wir gehen in eine Bar in Schwabing. Gerne, sagt Franz. Kapitel 79. Franz und Carla parken das Auto vor der Bar Schickimicki. Carla fragt, Franz, kannst du das Jackett im Auto lassen? Warum? Bitte, frag nicht, mach es. Gerne. Franz lässt das Jackett im Auto. Kapitel 80. Franz und Carla gehen in die Bar. In der Bar sind Freunde von Carla. Sie sagen, hallo. Die Freunde trinken Whisky. Whisky ist die Spezialität der Bar. Franz liest die Karte. Ein Whisky kostet 40 Euro.